keiner sieht, wohnt ein stilles Ich. Ich klopf ganz leise an, doch du lässt keinen rein, wo es warm und dunkel ist. Du machst auf Kerzen an, dann starrst du stundenlang die grauen Wände an. Manchmal schiebt sich langsam hervor und gleich zurück ein kleiner Tropfen Licht fällt auf dein Gesicht. Manchmal schiebt sich langsam hervor und gleich zurück ein kurzer scheuer Blick, dann weichst du schnell zurück. Nur einmal im Jahr machst du ein großes Fest im Tal der Finsternis. Dann lädst du Freunde ein aus deiner fernen Welt, die sonst keiner sieht. Du tanzt die ganze Nacht, man kann von weitem hören, dass du glücklich bist. Wir spielen noch mal ein neues Lied.